Im Rahmen von SWR 2 Extra Traumzeit hören Sie heute und morgen zwei Hörspiele, in denen Träume im Vordergrund stehen. Es sind Hörspielklassiker aus den 1950er Jahren. Heute Träume von Günter Eich und morgen Ein Geschäft mit Träumen, das Hörspieldebüt von Ingeborg Bachmann. Im Rückblick gilt der Skandal, den die Ursendung des Hörspiels Träume 1951 ausgelöst hatte, als der eigentliche Beginn der deutschen Hörspielgeschichte. Zum ersten Mal hat ein Hörspiel Millionen vor dem Radio aus ihrer Sofaecke aufgeschreckt. Schon im ersten Manuskript hatte Günter Eich die Möglichkeit angemerkt, den zweiten Traum, in dem es um Kindsmord geht, wegzulassen. Für die Neuproduktion, die im SWF in Baden-Baden stattfand, lieferte der Autor einen sechsten Traum, der an die Stelle des zweiten gesetzt wurde. Hinzu kamen Gedichtzeilen, die Günter Eich unterdessen geschrieben hatte und die von Gerd Westphal eingesprochen wurden. Für die Regie dieser neuen Teile wurde Fritz Schröder-Jahn verpflichtet. Er baute den neuen Traum und die Gedichte in seine Ursendungsfassung, die er für den NWDR in Hamburg inszeniert hatte, ein. Heute wiederholen wir diese Fassung des SWF von 1955. Es spielen Eduard Marx, Lotte Fischer-Klein, Ursula Langrock, Walter Andreas Schwarz, Herbert A.E. Böhme, Inge Meisel, Gerd Martinsen, Mirjam Ziegel-Horwitz und viele andere. Träume von Günter Eich. Ich beneide sie alle, die vergessen können, die sich beruhigt schlafen legen und keine Träume haben. Ich beneide mich selbst um die Augenblicke blinder Zufriedenheit. Erreichtes Urlaubsziel, Nordseebad, Notre Dame, roter Burgunder im Glas und der Tag des Gehaltsempfangs. Im Grunde aber meine ich, dass auch das gute Gewissen nicht ausreicht. Und ich zweifle an der Güte des Schlafes, in dem wir uns alle wiegen. Es gibt kein reines Glück mehr. Gab es das jemals? Und ich möchte den einen oder anderen Schläfer aufwecken können und ihm sagen, es ist gut so. Fuhrest auch du einmal aus den Armen der Liebe auf, weil ein Schrei dein Ohr traf? Jener Schrei, den unaufhörlich die Erde ausschreit und den du für Geräusch des Regens sonst halten magst oder das Rauschen des Winds? Sieh, was es gibt. Gefängnis und Folterung, Blindheit und Lähmung, Tod in vieler Gestalt, den körperlosen Schmerz und die Angst, die das Leben meint. Die Seufzer aus vielen Mündern sammelt die Erde. Und in den Augen der Menschen, die du liebst, wohnt die Bestürzung. Alles, was geschieht, geht dich an. In der Nacht vom 1. zum 2. August 1948 hatte der Schlossermeister Wilhelm Schulz aus Rügenwalde in Hinterpommern, jetzt Gütersloh in Westfalen, einen nicht sonderlich angenehmen Traum, der übrigens mit dem bisher Gesagten nicht das Geringste zu tun hat und auch sonst nicht ernst zu nehmen ist, da der inzwischen Verstorbene Wilhelm Schulz nachweislich magenleidend war. Schlechte Träume kommen aus dem Magen, der entweder zu voll oder zu leer ist.

Grüße, Nachbarin. Ihr lacht? Ja, warum sollen wir nicht lachen? Wir sind glücklich. Wie könnt ihr das? Wir haben 5 Kinder und das täglich Brot. Habt ihr Sorgen, Nachbarin? Wisst ihr nicht, dass der Feind kommt? Der Feind? Hm. Man hat ihn auf der Straße von Sydney hier gesehen. Es muss nicht sein, dass er hierher kommt. Wohin führt denn die Straße sonst? Es muss nicht sein, dass er in unser Haus kommt. Nein. Aber vielleicht in meins. Deswegen macht mich euer Lachen so zornig. Leb wohl. Verschließt eure Türen. Guten Nacht. Guten Nacht. Tor ist verschlossen. Schau hinaus. Alle Lampen gelöscht. Ja. Wir wollen uns Rauch auslöschen. Ja. So ist besser. Wo bist du, Bob? Hier! Wo bist du, Elsie? Hier! Vielleicht ist es nicht wahr. Wir hätten fragen sollen, wer ihn gesehen hat. Der Feind. Wer erkennt ihn schon? Ist jetzt Krieg, Mama? Es ist immer Krieg. Wir werden das Fenster aufmachen, aber die Vorhänge zuziehen. Wenn wir jetzt den Vorhang ein wenig beiseite tun, können wir hinausschauen. Es ist finster draußen. Ja. Nichts zu sehen. Es ist Neumond. Es ist alles ganz still. Es ist nicht still, Mama. Ich höre was. Was hörst du? Ich weiß nicht. Schritte. Es kommt hierher. Jetzt hält er an. Ganz nahe. Wie in unserem Haus. Es kann auch woanders sein. Der Schall täuscht. Sieh hinaus. Ich sehe nichts. Nein, ich sehe nichts. Still. Es bewegt sich. Da klopft bei uns. Nein, nicht bei uns. Bei uns. Nein! Still doch, nicht weinen. Er darf uns nicht hören. Wir tun, als schliefen wir. Ja, zu uns, Mama. Ja, er will ins Haus. Vielleicht denkt er, es ist niemand da. Oder geht woanders hin. Er geht nirgendwo anders hin als zu uns. Er hat uns ausgewählt. Warum gerade uns? Ach, Kind, vielleicht weil wir glücklich waren. Sprich doch nicht so laut. Und was werden wir tun? Wir gehen durch den Hinterausgang hinaus. Schnell, los! Wir müssen etwas mitnehmen, Kleidung. Essen. Nichts, nichts. Du weißt, dass wir nichts mitnehmen dürfen. Er merkt es. Los, los. Komm. Schlägt das Tor ein. Schnell, fort. Kommt, Kinder. Hier hindurch. Los. Ich hab raus. Komm, Bock, geh raus. Ja, ich hab dich. Schnell, raus. Ich weiß es nicht. Die Nachbarin will uns aufnehmen. Hallo, Nachbarin. Aha. Na. Kommt da rein. Ich dachte mir schon, dass ihr kommt. Ihr müsst auf dem Boden schlafen. Ich habe nicht genug Betten. Das macht ja nichts. Kann man bei euch sehen, was er drüben tut? Wartet mal. Er hat alle Lichter angezündet. Scheint etwas zu suchen. Wir haben nichts mitgenommen. Natürlich nicht. Du, Bob. Was? Ich habe was mitgenommen. Meine Puppe. Sei still, sag nichts. dass er gerade uns gewählt hat. Das sind die Auszeichnungen, nach denen man nicht verlangt. Obwohl jemand schläft heute? Niemand. Oder alle, bei denen er nicht geklopft hat. Es wird schon langsam hell. Morgen wird schon wieder alles seinen gewohnten Gang gehen. Ja, außer bei uns. Habt ihr wirklich nichts mitgenommen? Nein. Nichts. Es war ja auch dunkel. Wir hätten nichts finden können. Der sucht immer noch. Wie sieht er aus? Kleiner Mann. Gar nichts Besonderes. Sein Gesicht? Ich hab's noch nicht sehen können. Lass mich auch hinüberschauen. Er kommt ans Fenster. Er sieht hinaus. Ich sehe sein Gesicht. Er hat Augen, als wäre er blind. Er sieht jetzt ja hier rüber. Geht mal vom Fenster weg, ja? Ich sehe doch, dass er blind ist. Und dennoch machen mich seine Augen fürchten. Er schaut immer hier rüber. Jetzt hat er mich gesehen. Vielleicht muss ich ihn begrüßen. Was war? Ich begrüße Sie, Herr Nachbar! Antwortet nicht. Schaut unverwandt hier rüber. Er ist blind. Herr Nachbar, habt ihr gesagt? Ihr habt euch schnell umgestellt. Der schaut unverwandt hier rüber. Ihr habt uns schon abgeschrieben, nicht wahr? Ich begrüße euch, Herr Nachbar! Er antwortet nicht. Vielleicht ist er auch taub und stumm. Schaut unverwandt hier. Ihr müsst fort. Ach, warum? Wohin? Ihr müsst fort, das ist mir egal. Er will nicht, dass ihr hier seid. Fort, Matthias, nein, nein, fort mit euch. Fort mit euch. Ich will, dass ihr fort geht. Raus mit euch. Fort, wir gehen in ein anderes Haus. Raus jetzt. Fort, fort. Ist mir ganz egal, wohin. Raus. So. Jetzt sieht er nicht mehr hier rüber. Ich weiß genau, dass der nicht blind ist. Der sieht besser als wir alle. Na kommt, wir versuchen es hier. Der Bürgermeister war immer unser Freund. Er muss uns eine andere Wohnung geben. Bürgermeister! Hey! Bürgermeister! Was wollt ihr? Ihr wisst doch, Bürgermeister, wir mussten unser Haus verlassen. Geht weiter, ihr gehört nicht mehr zu uns. Aber ihr habt kein Haus mehr in Freetown und ihr seid Diebe. Diebe? Trägt Elsie nicht ihre Puppe auf dem Arm? Die Puppe? Mein Gott, Elsie, hast du die Puppe mitgenommen? Warum hast du das getan? Weil ich sie lieb habe. Wir müssen sie zurückbringen. Zu spät. Ihr habt euch ins Unrecht gesetzt und wir sind alle froh, dass ihr das getan habt. Ich bin euer Freund. Ich rate euch, geht fort, ehe ihr verhaftet werdet. Bürgermeister! Kein Wort mehr! Kommt, wir müssen weiter. Darf ich die Puppe mitnehmen? Nehmen Sie mit, mein Kind. Das dürfen wir aber nicht. Weil sie lieb hat. Na gut. Weil sie lieb hat. Wohin? Vielleicht nimmt uns ein anderer auf. Niemand nimmt uns auf. Hallo, Nachbar! Zum Teufel! Ich bin nicht euer Nachbar! Schert euch fort, landfremdes Gesindel! Denkt ihr, wir wollen uns euretwegen die Finger verbrennen? Kommt. Wir brauchen niemanden mehr zu fragen. Sie stehen alle hinter den Gardinen und sehen uns nach. Niemand ruft uns herein. Alle sind froh, wenn wir gehen. Sie haben alle Angst. Man darf sie nicht übel nehmen. Nein. Sie sind alle ebenso armselig wie wir. Wie wir? Wir haben unsere Kinder. Und Else hat ihre Puppe. Ja, meine Puppe. Bald hören die Häuser auf. Gott sei Dank, dann kommen wir ins Freie. Da ist es ganz hell. Und wohin gehen wir? Ja. Wohin? Es gibt Wegweiser an den Straßen, leicht erkennbare Flussläufe, Aussichtsgerüste an erhöhten Punkten, Landkarten, auf denen die Seen blau eingezeichnet sind und die Wälder grün. Es ist leicht, sich zurechtzufinden auf der Erde. Aber du, der du neben mir gehst, wie verborgen ist mir die Landschaft deines Herzens. Tappend im Nebel überkommt mich oft Furcht vorm Dickicht und vorm verborgenen Abgrund. Ich weiß, du willst nicht, dass man deine Gedanken durchwandere. Irreführen soll das Echo deiner Worte. Straßen, die kein Ziel haben. Ein Gebiet ohne Ausweg. Verfallene Markierung. Jedes Jahrhundert gibt uns neue Dinge zu verbergen. Ein Gelände, überwachsen dem neugierigen Auge der Liebe, zugedeckt von Einsamkeit, dem immer dichteren Laub. Am 29. Dezember 1947 lag der Kartenzeichner Iwan Iwanowitsch Boleslawski krank in seiner Wohnung in Moskau. Er hatte eine fiebrige Grippe und schlief seit 2 Tagen mit kurzen Unterbrechungen. Er träumte viel, meist von Ländern, die er nie gesehen hatte. Es ist natürlich möglich, dass er sie während der restlichen Jahre seines Lebens noch zu sehen bekommt. Urwald macht hungrig. Michael, komm! Ja, der wird wieder was Schönes zusammengebraut haben. Wir hätten einen tscherkessischen Koch mitnehmen sollen. Einen tscherkessischen Koch auf einer Expedition nach Zentralafrika. Ein Tscherkesse in Zentralafrika ist nicht merkwürdiger, als wir es hier sind. Was ist das hier im Teller? Konserve. Also ungarisches Gulasch. Und das hier, frisches Gemüse? Aus Urwald. Sehr gut. Du willst uns vergiften, Halunke, was? Schmeckt aber hervorragend. Das wäre das erste Mal. Du hast recht, Peter. Da. Jetzt geht das Getrommel wieder an. Was bedeutet denn das, Kongo? Dass Effendi jetzt isst. Da hast du es. Die trommeln jede Handbewegung von uns. Warum esst ihr nicht? Schon gegessen, Effendi. Die sitzen um uns herum und starren uns an. Fällt dir das nicht auf, Michael? Oh. Wir kennen uns erst 3 Tage und finden alles merkwürdig an uns. Oh, das bedeutet nichts. Das Trommeln regt mich auf. Mich nicht. Essen sehr gut, Kongo. Ja, Effendi. Und da grinst er. Ja, man muss sie hin und wieder loben. Und hin und wieder tadeln. Bist du satt? Ja, völlig. Ja, geh mal ins Zelt, Pfeife rauchen. Und Mittagsschlaf halten, was? Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ich glaube, wir haben es mit unseren Trägern ganz gut getroffen, was meinst du? Ja, ich glaube auch. Willst du nicht rauchen? Nein, danke. Sag mal, wenn wir morgen... Hm? Warum sprichst du nicht weiter? Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Verkalkung mit 30 Jahren, das ist zu früh. Ja, kommt das merkwürdig vor mich hier. Was wollen wir eigentlich hier? Hm? Du bist ja seltsam, was wir hier wollen. Ja. Eben wusste ich noch. Jetzt habe ich es vergessen. Genauso ging es mir. Das ist doch... Verdammt. Plötzliche Gedächtnisstörung. Bei uns beiden? Lass uns mal nachdenken. Wir sind also irgendwo in Afrika hier, im Urwald. Eine Expedition offensichtlich. Aber was ist Ihr Ziel? Das Glück. natürlich. Natürlich, sagst du? Ja, so gut, wir suchen das Glück. Ja. Ausgerechnet hier? Warum nicht hier? Michael, das glaube ich nicht. Ja, denk doch nach, Peter. Es gibt doch keine anderen Ziele. Warum streiten wir uns denn? Wir haben ja unsere Tagebücher und unsere Aufzeichnung. Daraus muss ja vorgehen. Ja, da kannst du dann schwarz auf weiß sehen, dass ich recht habe. Ja, hoffentlich sind wir auf dem richtigen Wege. Ja, was ist? Komm mal rein. Die Träger sind fort. Alle. Was? Was soll das heißen zum Teufel? Alle fort. Alle fort? Wo ist unser Gepäck? Auch fort. Unsere Instrumente. Unsere Aufzeichnungen. Unser Lebensmittel. Wir müssen nach die Sachen wieder abnehmen. Ja, ohne Waffen. Meinst du, sie geben sie gutwillig her? Wir haben ja noch das Zelt. Ja, und zwei schmutzige Teller. Was sollen wir damit? Willst du sie durch den Urwald tragen? Und warum bist du hier geblieben? Ich gehöre nicht zu ihrem Stamm. Verstehst du, was sie trommeln? Er sagt ja oder nein. Verstehen wohl. Aber? Nicht sagen. Warum denn nicht sagen? Trommeln für mich. Ist das was Schlimmes? Herr, sag es. Die Medizinmänner befahlen, euch das Gedächtnis zu nehmen. Wie macht man das? Man mischt die Wurzel der Turiakpflanze unter das Essen. Das also war das wohlschmeckende Gemüse. Daran erinnern wir uns wenigstens noch. Effendi, ihr werdet auch das noch vergessen. Gibt es kein Mittel dagegen? Ich weiß kein. Wissen das die Medizinmänner? Vielleicht. Was soll weiter mit uns geschehen? Niemand darf euch helfen. Ihr sollt den Dämonen überlassen werden. Wenn sie euch am Leben lassen, ist es gut. Wenn sie euch verderben, ist es auch gut. Sehr freundlich. Was zitterst du? Herr, sie trommeln mir einen Befehl. Was für ein Befehl? Ich muss fort. Wohin rennst du denn? Ich muss fort. Haben wir dich dafür bezahlt? Lass ihn. Womit sollen wir ihn halten? Merkst du? Sie hören auf zu trommeln. Wie heißt du? Was? Wie du heißt? Ich weiß es nicht. Na gut. Ich werde dich eins nennen, mich zwei. Wo sind wir? Sollen wir denn sein? Da, wo wir immer waren. Es kommt mir vor, als wären wir früher woanders gewesen. Na, Unsinn, ja. Wir waren immer hier. Hier ist unser Haus. Mir ist es so, als hieß es nicht Haus, sondern Zelt. Ja, das kann sein. Aber das ist nicht unser Haus. Wir müssen fort. Warum müssen wir denn fort? Warum sollen wir denn nicht hier bleiben, wo wir sind? Wo sollen wir denn hin? Erinnere dich. Unser Ziel war das Glück. Natürlich. Und hier ist es. Nein, hier ist es nicht. Ich gehe danach suchen. Na, du findest es woanders nicht. Ich gehe danach suchen. Leb wohl. Ich kann dich nicht halten. Es geht hier durch das Gestrüpp. Du Narr, du elender Narr! Schlaf ist das Glück. Aber es ist mir was. Es fehlte mir was. Es wäre früher da irgend irgendein Geräusch gewesen. Ja. Das ist es. Jetzt fehlt mir nichts mehr zum Glück. Die Griechen glaubten, die Sonne auf ihrer Fahrt über den Himmel riebe sich an ihrer Bahn und erzeuge so einen Ton, der unaufhörlich und ewig gleichbleibend und deshalb für unser Ohr nicht vernehmbar sei. Wie viele solcher unhörbarer Laute leben um uns? Eines Tages werden sie zu vernehmen sein und unser Ohr mit Entsetzen erfüllen. Frau Lucy Harrison, Richmond Avenue, New York, vernahm sie am 31. August 1950, als sie am Nachmittag über dem Ausbessern eines zerrissenen Rocksaumes eingeschlafen war. Mit den Dampfern. Der Park drüben. Die Hochhäuser. Oh mein Gott, ist das schön. Mama, du. Oh Mama, ich freue mich so, dass du zu Besuch gekommen bist. Ich muss doch endlich eure Wohnung sehen. Ich mich doch ein bisschen freuen an eurem Glück. Ja, es macht mich wieder jung. So jung wie damals, als ich selber in den Flitterwochen war. Oh Mama, oh meine goldige Mama. Kind, hast du ein Glück. So eine gute Stellung, wie Bill hat. Nicht wahr? Mhm. Bill verdient gut. Mhm. Und er verwöhnt dich. Nur das sieht man. Diese gemütliche Sofaecke, der Plattenspieler. Spielst du manchmal noch Klavier? Oh, Mama. Weißt du, ich muss dir gestehen, ich bin schrecklich faul. Seitdem wir den Fernsehempfänger haben, das Radio und den Plattenspieler. Oh. Ist auch egal. Eine Virtuosin wärst du sowieso nicht geworden. Wann kommt dein Bill aus dem Büro? Oh, ungefähr um 5. Ja, dann haben wir doch noch Zeit. Ich setze mich jetzt hier ein bisschen hin. Hm. Mein Gott, ist das schön bei euch. Die Tischdecke ist aber apart. Bill hat sie mir neulich mitgebracht. Neulich? Ach, bei welcher Gelegenheit? Nur so. Um mir eine Freude zu machen. Du hast einen guten Mann. Sei mal still. Was denn? Was ist denn das für ein Geräusch? Ach, das ist weiter nichts. Das ist der Lift. Ach so. Hast du Hunger, Mama, oder willst du etwas trinken? Nein, bleib hier. Ich hab doch einen Zug gegessen. Komm, setz dich neben mich. Ja. Soll ich nicht das Radio einschalten? Aber gar nicht sollst du. Nur dich anschauen lassen. Ja. Man sieht, dass du glücklich bist. Oh, Mama. Was ist denn? Tränen? Das ist nur weg. Weil ich mich freue. Luzi, mein kleines, liebes Mädelchen. Es ist schon wieder gut. Euer Lift geht ja andauernd. Ja, das ist ein großes Haus mit vielen Wohnungen. Das ist aber wirklich ein merkwürdiger Lift. Wieso merkwürdig? Ich meine, das Geräusch ist merkwürdig. Ach was, ich stelle jetzt das Radio an. Der Lift scheint dich ja ganz nervös zu machen. So. Und jetzt gehe ich und mache eine Tasse Tee. Nein, keine Widerrede. Ich muss sowieso in die Küche für Bill das Essen herrichten. Wenn es durchaus sein muss. Luzi! Hörst du? Was, Mama? Die Musik! Ja. Man hört den Lift sogar, wenn das Radio geht. Ich muss mal nachsehen. Was ist, Mama? Warum stehst du ab? Ich will sehen, was mit dem Lift los ist. Ach, lass doch, Mama! Dann ist es eben irgendein anderes Geräusch. Sei doch nicht so nervös. Merkwürdig ist das schon. Komm, geh ins Zimmer und stell die Musik wieder an, ja? Hast recht. Ist albern, allzu feine Ohren zu haben. Damit ist unser Schallplattenkonzert beendet. Sie hören anschließend einen Vortrag. Vortrag? Nur was Besseres wisst ihr nicht? Die genaue Zeit mit dem Gongschlag 17 Uhr. Es spricht jetzt Professor Wilkinson über das Thema die Termiten. Termiten. Es lebt sich nicht angenehm, wo es Termiten gibt. Diese Insekten zernagen in unersättlichem Hunger schlechthin alles. Und der Mensch ist machtlos gegen sie. Ihre Fressmethode ist umso unangenehmer, als man für gewöhnlich erst dann etwas von ihrer zerstörenden Tätigkeit bemerkt, wenn es zu spät ist. Die Termiten haben die Gewohnheit, alle Gegenstände von innen her auszuhöhlen und eine dünne Außenwand wie eine Haut stehen zu lassen, die freilich dann eines Tages wie Staub zerfällt. Da kann es geschehen, dass man sich abends in seinem Hause zur Ruhe legt, und am Morgen erwacht man im Freien, weil das Haus über Luzi, Nacht zu Staub hat. Hast du das gehört? Die ja, Termiten zerfressen sein, das Haus und man erwacht im Freien. Schalt das aus, Mama. Nehmen wir zum Beispiel. Aber warum? Das war doch interessant. Nein. Ja, was hast du denn, Luzi? Du bist ja ganz blass. Nichts. Luzi, du hast vorhin nicht aus Freude geweint. Unsinn, Mama. Das sind Termiten, die man hört. Termiten fressen keinen Beton. Ach, du willst es nicht zugeben. Luzi, mein Kind, nicht wahr? Ich hab recht. Ja. Mama. Also, ich verstehe euch nicht. Warum zieht ihr denn nicht aus? Das hat keinen Zweck. Aber Luzi... Sie sind überall. Wie meinst du das? Hast du noch nicht bemerkt, dass... das gleiche Geräusch überall zu hören ist. In New York, wie in Kalifornien, Mexiko, Kanada. Nein, in Elbenville gibt es keine Termiten. Verlass dich drauf. Mein Haus ist sicher. Verlass dich darauf, sie nagen in deinem Haus ebenso wie hier. Aber so Unsinn. Es hat doch schon jemand bemerkt. Wenn du es erst einmal gehört hast, hörst du es überall. In den Wohnungen, in der Untergrundbahn. Den Bäumen und dem Getreide. Ich glaube, sie nagen auch unter der Erde. Der Boden, auf dem wir stehen, ist noch eine dünne Haut. Alles ist nur noch eine dünne Haut. Das ist Einbildung, Luzi. Eine starke Erschütterung und alles fällt ein. Lange kein Gewitter gegeben. Und du meinst ein Gewitter? Ja. Mir kam schon den ganzen Tag so schön vor. Mach doch das Fenster auf, Luzi. Ja, Mama.